4. Atlantic Storm. Epidemien als Türöffner. 2001 bis 2018. Nach den Anschlägen von 9/11 explodierte das Thema Biosecurity förmlich, was sich an den Börsenkursen einzelner Unternehmen ablesen ließ. Die Aktien des kleinen Pharmaherstellers Acambis stiegen um 45%, nachdem die Firma kurz nach dem Zusammenbruch der Twin Towers einen 400-Millionen-Dollar-Deal mit der US-Regierung eingefädelt hatte. Dafür verpflichtete sie sich zur Lieferung eines Pockenimpfstoffs, der im Notfall der gesamten Bevölkerung verabreicht werden konnte. Wie schon beim gerade geschilderten Fall Bioport, so fiel auch hier auf, dass bei der Auftragsvergabe eine relativ kleine Firma zum Zuge kam, die wirtschaftlich alles andere als stabil erschien. Auch bei diesem Unternehmen zeigten sich allerdings enge Verbindungen zur Regierung. Der Forschungsleiter von Acambis, Thomas Monnet, war pensionierter Oberst der US Army, Ex-Chef-Virologe in Fort Detrick sowie von 1998 bis 2000 leitender wissenschaftlicher Berater der CIA gewesen. Vergeben hatte den Auftrag der US-Gesundheitsminister Tommy Thompson, für dessen Mitarbeiter die Gefahr eines Anschlags mit Pocken auch deshalb so präsent war, dass man derartige Summen zur Vorbeugung ausgab, die für andere Ausgaben im Gesundheitswesen entsprechend fehlten, weil in den geschilderten Übungsszenarien der vorangegangenen Monate und Jahre immer wieder ausdrücklich auf Pocken fokussiert worden war. Nach 9/11 zahlte sich die Formulierung dieser Drehbücher für einige Pharmafirmen also direkt aus. Auch in Europa profitierten Hersteller. Anfang 2003 bestellte die deutsche Gesundheitsministerin Ulla Schmidt ohne Ausschreibung im Eilverfahren für viele Millionen Euro einen Pockenimpfstoff. Zur Begründung gegenüber dem Finanzministerium hieß es in einem internen Vermerk, Deutschland sei ein besonders attraktives Ziel für bioterroristische Angriffe und müsse nach einem Angriff mit Pockenviren mit etwa 25 Millionen Toten rechnen. Mit Blick auf den sich abzeichnenden Irakkrieg sei daher wegen der akuten Verschärfung der Gefährdungslage Eile bei der Beschaffung geboten. Den Sicherheitsbehörden lägen Erkenntnisse vor, dass Pockenerreger in Russland, Irak und Nordkorea gelagert würden. Außerdem gäbe es Hinweise darauf, dass Terroristen versuchten, Biowaffen herzustellen. Als der regierungsinterne Vermerk öffentlich bekannt wurde, ruderte die Ministerin zurück. Angela Merkel, damals noch Oppositionsführerin, forderte daraufhin 3 Wochen vor Beginn des Irakkriegs vergeblich eine Bundestagsdebatte zur Terrorgefahr durch Pocken. Der Spiegel schrieb: Umstritten ist, ob der in Deutschland nicht mehr zugelassene Pockenimpfstoff überhaupt für Präventivimpfungen verwendet werden darf. Es gibt Notstandsregelungen, die bereits existieren und dies zulassen, sagte RKI-Präsident Kurt. Auch habe sich der Bund für Phase 1 des Plans bereit erklärt, den Versicherungsschutz zu übernehmen, falls einige der Impflinge Gesundheitsschäden davontragen sollten. Insgesamt gab die Bundesregierung in dieser Zeit 200 Millionen Euro für die Beschaffung eines Pockenimpfstoffs aus. Solche fragwürdigen Geschäfte hatte es auch schon vorher gegeben. Was sich nach dem 11. September 2001 änderte, war etwas Grundlegenderes. Das Thema Biosecurity wurde zielgerichtet, institutionalisiert und internationalisiert. Anders gesagt, es entstanden länderübergreifende Strukturen, mit deren Hilfe die nationalen politischen Reaktionspläne auf Epidemien miteinander synchronisiert wurden. In dieser systematisch vorangetriebenen Entwicklung liegt die Ursache der heutigen globalen Corona-Gleichschaltung, der nahezu einheitlichen Reaktion verschiedenster Länder auf das Auftauchen des Virus. Es begann mit einer Konferenz, die der schon erwähnte US-Gesundheitsminister Tommy Thompson kurz nach 9/11 initiiert hatte. Auf seinen Anstoß hin und begründet mit den damals gerade durch die Medien gehenden Anthrax-Anschlägen trafen sich im November 2001 die Gesundheitsminister Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Großbritanniens, Kanadas, Japans, Mexikos sowie der USA. Die Runde entsprach in ihrer Zusammensetzung der G7, ergänzt um Mexiko. Gemeinsam gründete man die sogenannte Global Health Security Initiative. Erklärtes Ziel war es, Informationen auszutauschen und Methoden innerhalb des Gesundheitssektors zu koordinieren, um neuen Bedrohungen und Risiken für die globale Gesundheit zu begegnen. Gemeint waren damit vor allem Angriffe mit Biowaffen. Zugleich ging es von Anfang an auch um Impfstoffe und gemeinsame Regelungen für deren Ankauf. Unter anderem wurde vereinbart, zukünftig bei der Beschaffung von Impfstoffen zusammenzuarbeiten, einen konstruktiven Dialog zu den rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Impfstoffentwicklung zu führen, Notfallpläne miteinander auszutauschen, gemeinsame Übungen durchzuführen sowie die Hochsicherheitslabore überall auf der Welt besser miteinander zu vernetzen. Die Gruppe traf sich fortan jährlich, nach eigener Darstellung als informeller Kreis. Man fasste also keine amtlichen Beschlüsse. Da sich die Minister oder deren engste Vertraute aber persönlich begegneten, entfalteten die Treffen natürlich politische Wirkung. Von Anfang an wurde dabei großer Druck gemacht. Um diesen Prozess schnellstens voranzutreiben, wird jeder von uns Ministern einen hohen Beamten benennen, der dafür sorgt, dass dieser Plan in konkrete Maßnahmen umgesetzt wird. Beamte aus jedem Land werden unverzüglich zusammenkommen, um die spezifischen Maßnahmen dieses Plans zu konkretisieren. Darüber hinaus bilden diese hohen Beamten ein Netzwerk für die schnelle Kommunikation und Reaktion im Krisenfall. So stand es im ersten Dokument der Gruppe vom November 2001. Schon ein Jahr später, im Dezember 2002, gingen die Gesundheitsminister der 8 Länder den nächsten weitreichenden Schritt. Sie erweiterten das Programm der zu koordinierenden Notfallpläne um Pandemien. Wir haben erkannt, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt in der Notfallplanung für Bioterrorismus und für eine Grippepandemie. Wir haben uns geeinigt, eine technische Arbeitsgruppe zur Grippepandemie einzurichten, die gemeinsam von den USA und Großbritannien geleitet wird, um bestehende Lücken anzugehen und den Forschungsbedarf zu untersuchen. Diese Arbeit sollte in Zusammenarbeit mit der WHO und anderen geeigneten internationalen Organisationen durchgeführt werden. Die gerade erst neu geschaffenen Netzwerke zur Synchronisierung der Politik sollten also nicht nur bei einem Terroranschlag, sondern auch bei einer länderübergreifenden Epidemie zum Einsatz kommen. Man muss sich vor Augen führen, dass die Schaffung der gesamten Struktur, die all diese Maßnahmen informell beschloss, aber sehr real umsetzte, auf einem Fake aufgebaut war, nämlich auf der Behauptung, die Anthrax-Anschläge wären von einer ausländischen Terrorgruppe verübt worden und würden daher in ähnlicher Form auch anderen Ländern drohen. Mit der daraus entstandenen Furcht spannte man ausgehend von den USA die ganze westliche Welt in ein immer komplexer werdendes Übungsgeschehen ein. Dieses lief bei allen Szenarien stets auf drei Ziele zu: Ausnahmezustand, Massenimpfung und ausgeweitete staatliche Durchgriffsrechte. Das war es, was man probte. Die erste Übung der internationalen Gruppe fand vom 8. bis 10. September 2003 unter dem Titel Global Mercury statt. Wegen des im gleichen Jahr erfolgten SARS-Ausbruchs hatte man das Manöver verschieben müssen. Man traf sich nun nicht mehr an einem Ort, sondern spielte das Szenario, erneut einen Pockenausbruch, gleichzeitig in allen teilnehmenden Behörden der 8 Länder durch. Zu den Mitspielern gehörten außerdem Vertreter der WHO und der EU-Kommission. Mehrere hundert Beamte in aller Welt nahmen teil. Deutschland stellte drei Teams im Gesundheitsministerium und im Robert-Koch-Institut zur Verfügung, die sich in 8-Stunden-Schichten abwechselten. Durchgespielt wurde vor allem die Kommunikation untereinander während der Krise, die erwartungsgemäß wenig reibungslos verlief. Das Team um den Übungsleiter, das hierarchisch oberhalb der Teilnehmer angesiedelt war, speiste immer wieder sogenannte Injects in das Geschehen ein, aktuelle Nachrichten, E-Mails oder Telefonanrufe, auf die die Teilnehmer, also Politiker und Behördenleiter, dann reagieren mussten. Eine entsprechende Grafik dazu finden Sie unter www.abot.de/Chronik einer Krise in einem Wort. Man kam zum Ergebnis, dass es in zukünftigen Krisen einen zentralen Informationsknotenpunkt geben sollte, jemanden, der alle Daten sammelte und verteilte. Diese Rolle wollte man der WHO zuweisen. Die wesentliche Neuerung der Übung lag in ihrer Internationalität. Mit den USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und weiteren Ländern waren einige der stärksten Wirtschaftsmächte der Welt als Mitspieler in die Planung integriert. Die somit enorm erhöhte Komplexität durch multinationale Abstimmungsprozesse wurde in der Folge weiter trainiert. Diese Aufgabe übernahmen erneut die Profis um Tara O'Toole vom Center for Civilian Biodefense Strategies, das mittlerweile als Center for Biosecurity firmierte. Das Center konzipierte ein weiteres Manöver, das unter dem Titel Atlantic Storm am 14. Januar 2005 in Washington abgehalten wurde. Es knüpfte an Dark Winter aus dem Jahr 2001 an, war nun aber ebenfalls internationalisiert. Die Hauptfrage lautete: Wie würden die Staats- und Regierungschefs der Welt die Katastrophe einer sich schnell ausbreitenden globalen Epidemie einer tödlichen Krankheit bewältigen? Die Übung, die diesmal nicht auf einem Militärstützpunkt stattfand, sondern im frisch eröffneten Washingtoner Fünf-Sterne-Hotel Mandarin Oriental, wurde für so bedeutend gehalten, dass die Organisatoren sie selbst zunächst in einem Probelauf übten, 4 Tage vorher mit anderen Teilnehmern. Die Übungsrunde war diesmal hochrangiger besetzt. Die Rolle des US-Präsidenten übernahm Ex-US-Außenministerin Madeleine Albright. Die WHO-Chefin spielte die ehemalige norwegische Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland, die die WHO auch im Realleben kurz zuvor geleitet hatte. Den deutschen Bundeskanzler verkörperte der FDP-Politiker Werner Heuer, ehemaliger Staatsminister im Auswärtigen Amt und Luftwaffenmajor der Reserve. Er meinte später: Für jemanden, der seit vielen Jahren in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung tätig ist, war dies eine ziemlich überraschende und atemberaubende Übung. Ich glaube, Dinge wie diese sind nur einer sehr kleinen Minderheit von Politikern in Europa bewusst. Neben den 11 Mitspielern, zu denen Heuer zählte, waren mehr als 100 Beobachter eingeladen aus Politik, Militär, Medien und Pharmaindustrie. Vertreter von 2 Impfstoffherstellern waren anwesend. Zu den deutschen Beobachtern gehörten neben Florian Reindl, einem hochrangigen Mitarbeiter von Wolfgang Ischinger, damals deutscher Botschafter in Washington, auch die USA-Korrespondenten der FAZ, Matthias Rüb, und der Zeit, Thomas Kleine-Brockhoff, später Chef der Planungsabteilung von Bundespräsident Joachim Gauck, sowie ein Vertreter des Robert-Koch-Instituts, Walter Biederbick, Leiter des dortigen Zentrums für biologische Sicherheit und vormals als Bundeswehroffizier bei der NATO-Einsatzplanung tätig. Biederbick gehörte außerdem zu einem 14-köpfigen Transatlantic Biosecurity Network, dessen Mitglieder für die Übung beratend tätig gewesen waren, laut den Veranstaltern als Privatpersonen und nicht als offizielle Vertreter ihrer Nationen oder Arbeitgeber. Biederbick forschte später am Robert-Koch-Institut auch zur Krisenkommunikation im Pandemiefall, die nach seinen Worten intensiv auf internationaler Ebene abgestimmt würde, da es fatal wäre, wenn in jedem Land etwas anderes gesagt wird. Die internationale Szene, die bei dieser Übung zusammenkam, repräsentierte genau die Verschmelzung aus Politik, Pharmaindustrie, Forschung, Militär und Medien, die sich die Veranstalter wünschten. Alles mit transatlantischer Prägung, also unter amerikanischer Führung. Zu den eingeladenen Beobachtern gehörte auch Anders Tegnell, der heutige schwedische Chefepidemiologe, damals Projektleiter für die Entwicklung eines Pandemieplans für Schweden. Tegnell ließ sich offenbar weniger gut einbinden, ging jedenfalls später in der Corona-Krise bekanntlich einen eigenen Weg. Dem Szenario zufolge hatten sich die Staatschefs der USA, Großbritanniens, Kanadas, Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Schwedens, der Niederlande, Polens sowie die Chefs der EU-Kommission und der WHO zu einem nicht näher benannten transatlantischen Sicherheitsgipfel versammelt, als sie von einem Pockenausbruch erfuhren. Das Drehbuch sah folgende Situation vor. Am 13. Januar, dem Vorabend des Gipfels, wurden in Deutschland, den Niederlanden, Schweden und der Türkei Pockenfälle gemeldet. Die Staats- und Regierungschefs beschließen, sich am 14. Januar für einige Stunden zu treffen, bevor sie sich auf den Heimweg machen, um sich mit der beginnenden Krise zu befassen. Während des 6-stündigen Treffens rangen die transatlantischen Staats- und Regierungschefs mit dem Ausmaß und dem rasanten Tempo der sich ausbreitenden Pockenepidemie, den Spannungen zwischen Innen- und Außenpolitik, der Herausforderung, die Bewegung von Menschen über die Grenzen hinweg zu kontrollieren und dem weltweiten Mangel an kritischen medizinischen Ressourcen wie einem Pockenimpfstoff. Die Gesamtzahl der gemeldeten Pockenfälle stieg im Laufe des Tages von 51 Fällen in 4 europäischen Ländern um 9 Uhr morgens auf 3.320 Fälle in ganz Europa und Nordamerika nur 4,5 Stunden später um 13.30 Uhr. Wobei Hochrechnungen von bis zu 660.000 Fällen weltweit innerhalb von 30 Tagen ausgehen. Letztendlich wurden die Ausbrüche als das Ergebnis verdeckter Angriffe auf Verkehrsknotenpunkte und Handelszentren in 6 Städten entdeckt: Istanbul, Rotterdam, Warschau, Frankfurt, New York und Los Angeles. In einem Bericht in der Zeit schilderte der teilnehmende Journalist Thomas Kleine-Brockhoff, was dann geschah. Im Nu wird der Gipfel zur Einsatzzentrale. Dramatische Entscheidungen stehen an. Quarantäne, Grenzen schließen, mit Massenimpfungen beginnen, Impfstoff über die Welt verteilen, Verteidigungsfall ausrufen oder gar den Bündnisfall der NATO? Mehr als 3 Jahre nach den Anschlägen auf New York und Washington muss sich nun zeigen, ob die Regierenden der Herausforderung des Terrors besser gewachsen sind. Die amerikanische Präsidentin Madeleine Albright eröffnet die Krisensitzung mit der Beschwörung, man werde hoffentlich gemeinsam handeln können. Als vertrauensbildende Maßnahme schlägt sie vor, wir reden einander mit Vornamen an. Wir sind ja alle Freunde hier am Tisch. Die Spieler, hochrangige Veteranen transatlantischer Politik, kennen sich aus mit Gipfeln und Krisen. Sie sitzen im Ballsaal eines Washingtoner Luxushotels. Scheinwerfer erleuchten den Konferenztisch. Drumherum ist es stockdunkel. Dort sitzen Beobachter und Komparsen. Auffallend war an der Ausgangssituation, dass den Staatschefs die Ereignisse bekannt wurden, als sie sich zufällig gerade bei einem Gipfel versammelten und sich daher leicht miteinander abstimmen konnten. Das Gleiche passierte im Januar 2020, als viele politische Führer von der Corona-Krise erfuhren, als sie sich beim Weltwirtschaftsforum in Davos trafen. Zur Übung gehörten auch, wie schon bei Dark Winter, eigens vorproduzierte Fernsehnachrichten, um die Ereignisse für die Spieler realistischer zu gestalten. Sie wurden auf großen Bildschirmen gezeigt, um den Teilnehmern ein Gefühl dafür zu geben, was die Öffentlichkeit im Fernsehen sehen würde. Die eingeladenen Journalisten wurden bei einer zur Übung gehörenden, inszenierten Pressekonferenz selbst zu aktiven Mitspielern, die Dialoge mit den Politikern proben konnten, die im Krisenfall zu erwarten waren. Zu den während der Übung diskutierten Fragen zählte auch die folgende, die mit Blick auf die Corona-Krise brisant erscheint. Wie sollten nationale Führungskräfte die Risiken und/oder Vorteile verschiedener Seuchenbekämpfungsmaßnahmen wie Grenzschließung oder Quarantäne bestimmen? Unter welchen Bedingungen würden die beträchtlichen wirtschaftlichen, politischen und sozialen Folgen solcher Maßnahmen durch den möglichen Nutzen aufgewogen? Wenn Maßnahmen zur Einschränkung der Freizügigkeit von Personen ergriffen werden, wie lange müssten die Einschränkungen aufrechterhalten werden, wie würden sie international koordiniert und wie würde die Entscheidung getroffen werden, sie aufzuheben?